Ein neuer Freitag bedeutet nach Kalender immer eine neue Folge von deinem Lieblingselektronika-Podcast und auch in dieser Woche lassen wir dich ganz sicher nicht im Stich. Wir stehen mit Wärmedecke und heißer Schocke bereit, deinen Einstieg ins Wochenende oder gar den Monday Blues so seidefein wie möglich zu gestalten, wie immer mit frischem Feuer direkt aus dem Labor sowie längst vergessenem Lieblingsmaterial. Die kommende Stunde bietet eine Vielzahl an ungehörten Frequenzen aus allen Himmelsrichtungen von der elektronischen Musik für deine persönliche Gemütsberuhigung, inklusive schierer Entdeckungsfreude. Ampere übernimmt genau dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Während Zukunftsvisionen düster sind, träumen wir in den nächsten 60 Minuten elegante warme Möhne zurück, dort, wo noch alles so halb in Ordnung war. Musik von dort und ganz viel Musik von hier, immer fernab von dort gelost, geht es dort bei Ampere, mit mir und Benny. Auf SRF Virus. Wenn sich der Frühling langsam aber sicher anbahnt, sind wir die Episode mit glazialen Vibes aus Stockholm angegangen. Der Bird ladet auf dem Track Look per feinfühligem Downtempo zum Seelenwellness und lässt so dönen, als ob es eine Studio Ghibli-Version von Burial wäre. Ideal on the rocks für eine wohlig warme Polarnacht im Iglu. Es gibt keine Zeit zu verlieren, während sich im Hintergrund verschwommene Breaks ankündigen, steppen wir gerade weiter zur Qualitätsmusik von einem Schweizer Label, wovon wir in der letzten Episode schon einmal was gehört haben. Der französische Produzent SBN6 hat mit dem Track Le Bac du Basic schon gehörig vorgelegt. Coming In ist aber der Habig Remix davon, der auf subtil trippige Drums mit verführerischem Drive nach vorne peitscht. Schaut's gerne raus an die Don't Shoot Crew aus Lausanne. We'll be right back. Wir bewegen uns zurück über den Röstigraben mit einem kleinen Schlenker ins Vereinigte Königreich. Next up ist der schottische Uomo Universale Kongs on Pax, wo wir auch schon einmal bei Amperg featured haben. Neben dem, dass der Dude Artworks und Animationen für unter anderem Flying Lotus, Hyperdub und Hudson Mohawk gemacht hat, ist erst vor kurzem das dritte Album von diesem Multitalent rausgekommen, wo mit einem totalen Verständnis von den Nullerjahren Ambient, Trance und Rave fusioniert. Auf dem Track «Missing Something» nimmt er uns in eine verträumte Welt aus Wattebäuschli und fluffigen Wolken mit weit geöffneten Augen in the Stream of Consciousness. Und bereits der zweite, der etwas mit der Heimat zu tun hat. Das Ratio von elektronischer Musik aus der Schweiz ist bis jetzt angenehm hoch in dieser Folge von Ampere, was bei so nicem Material aber auch nicht wirklich verwundert. Wir gehen wieder einmal ein grosses F auf den Röstigraben und lassen den Gregor Rhythmus Zepter übernehmen. Pure Grooves und eine psychedelische Atmosphäre sind seine zwei selber gewählten Schlagwörter, was voll und ganz auf den Track Rational zutrifft. Intime Vocals zum Start treffen auf körnige Texturen, die nach Vintage-Insta-Filter tönen. Super Klangteppich fürs gemeinsame Gernhaar an der After-After-Hour. You spend hours on the same road. Rational, irrational. Thank you. SRF Wir lassen die Gletscher hinter uns und sliden leichtfüßig in Frühling mit dem wohl hottesten Staff aus Irland seit dem Weltverbesserer Bono und seiner Sippschaft. Das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen arg hochgegriffen gewesen, aber der irische Nachwuchsmusiker Wastefellow hat sich nach bescheidenen Anfängen im Lo-Fi-Hip-Hop zu einem geliebten Genre-Hüpfer profiliert und bespielt zu Recht auch momentan so ziemlich jede Bühne von der grossen Insel. Auf dem Track «Fizzy Lifting Drinks» geht es, wie immer bei verlorenen jungen Buben, um die Herausforderungen in der Interaktion mit dem weiblichen Geschlecht. Breakbeat House und UK Hardcore werden für die Radiotauglichkeit fit gemacht und liefern das Fundament für das Festivalmaterial von übermorgen. You make me feel like I'm far off below. You make me feel like I'm far. Sleep. Das ist jetzt gerade etwa der unbeschwerteste Scheiß seit langem gesehen. Genau das richtige Methadon für den Entzug von sommerlicher Positivität. Das französische Duo Cochin Moon liefert mit dem Track L'Offrande einen lysergischen Trip durch die exotische Welten, die irgendwo zwischen Italo-Disco, Bollywood und Surferstrand halt macht und uns die nötige Portion Vitamin D direkt in den Gehörgang befördert. Wir machen straight weiter mit dem Sonnenstich. Next up sind Londoner Ivy Lab mit einer Nummer, die wieder einmal die Ursprungslegende von diesem Duo im Grenzbereich zwischen UK-Bass-Music, abstraktem Hip-Hop sowie Elektronika beschwört. Der Track Betty White zusammen mit Barclay Crenshaw zeigt Einfluss von G-Funk und ladet somit zum Lowrider-Fahren mit Gold statt Feinstaub. elektronische Musik immer gegen den Strom. Lo-Fi Beats to Study and Chill to. Yep, das ist auch mein Go-To-Channel, wenn ich Shit muss dann kriegen. Der folgende Tune kommt aber nicht aus dieser Playlist, könnt aber sofort auf Heavy Rotation inklusive Anime Visuals laufen. Der US-Amerikaner Clams Casino hat das Bedroom-Producer-Meldung schlecht hin erleben. Nachdem der Lil B und der Soulja Boy seine Beats uncredited verwendet haben, hat sich der Beat-Tüftler durch unzählige Releases zu einem wahren Kritikerliebling und Elektroniker-Hipster gemausert, der auch instrumental überzeugt. Lichtjahr vor Young Lean und Rin haben er und der Based God Cloud Rap aus dem Boden gestampft. Mittlerweile gibt es aber keine Hoodbangers mehr, sondern Güble-Sessions mit dem A$AP Rocky, Lana Del Rey und The Weeknd. Nochmal zum Mitschreiben, als nächstes kommt Clams Casino mit Cupid Wing. Oui, je crie à Dieu et pour mes aïeux. Ici sur la terre, on pleure, rien n'est vert. À part pour la peu, je fume mon terre et j'oublie un peu. Et j'oublie un peu, et j'oublie un peu. Et j'oublie un peu, et j'oublie un peu. Ouais, ouais. Et j'oublie un peu, et j'oublie un peu. Je fume mon terre et j'oublie un peu. Innover, je veux pouvoir refonner. Genre, allô maman, j'ai percé. J'ai perçu la zéru, j'ai percé la serrure. Venu de Londres avec mon gars et on vise le sommet. Et on y restera, on cherche à innover. Je veux pouvoir refonner, genre allô maman, j'ai percé la serrure, j'ai percé la serrure. Venu de Londres avec mon gars et on vise le sommet. Et on y restera, on y restera. Et on y restera, on y restera. Si tu le crois pas, on y restera. Si tu le vois pas, on est toujours là. On y restera, on y restera. Et on y restera, speed quelque part, garantie personne ne testera. Yes, like that we hella hard. Hear me out though, you ain't even seen the best of moi. APK, raté, raté, pâte, pâté. Tigre, rappe, Mali, vite si tu patatras. This the rap caviar. We got the luggage, you the carry on. We the heavy guns, over 24. I'm a 25, I'm the one that's really fly. Like I'm Simmons with the jump shot, boy, I'm on the bride. Ah, tu parles de Larry? Ouais, c'est ça. Le nécessaire pour nous, c'est de gagner. Bah ouais, c'est sûr, il est faux, cul au flow, nul. On veut pas de ça. Non, non, non. Trop recul, on veut pas de toi. On a pattern that they can't touch. Cap, mop, fly. Then I'm bush, you say that I'm out. Bye. Car on y restera, on y restera. On y restera, on y restera. Si tu le crois pas, tu le vois, mon gars. On y restera, on y restera. Car on y restera, on y restera. On y restera. Si tu le crois pas, tu le vois, mon gars. On y restera. Cherche à innover, je veux pouvoir revenir. Genre, allô, maman, j'ai percé. J'ai perçu la serrure, j'ai percé la serrure. Venu de Londres avec mon gars et on vise le sommet. Et on y restera, on y restera. Car on y restera, on y restera. On y restera, on y restera. Si tu le crois pas, tu le vois, mon gars. Nach nackenstarre, provozierendem Rucksack-Hip-Hop braucht es pünktlich in der Mitte dieser Episode wieder mal einen guten Reset. Wir beginnen uns mit einem Bloggerliebling auf einem Spielplatz von der Hyperaktivität. Der Lone ist ein wahrer Producers-Producer und natürlich auch gern gesehener Gast bei Ampere. Mit seinem Signature-Hochglanz-Finish von 90er Rave-Sounds hat er sich so einige Mal bei uns ins Herz gespielt. Auf dem Track «Blue Moon Tree» macht der vermeintliche Erbe von «Boards of Canada» und «FX Twin» wie gewohnt eine gute Figur. Den und weitere Leckerlis fürs Ohr gibt es in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. mit dem Track «Log Ascending» von Geode bereits basslastiges Material hinter uns liegt, steppen wir im wahrsten Sinne des Wortes zu einem weiteren Tune von der gleichen Gattung. Dubstep, ein Wort, das man seit dem Totalausverkauf durch den EDM-Zirkus lieber nicht so laut ausspricht, liegt seit einiger Zeit vermeintlich auf dem Sterbebett. Der Untergrund schafft es aber seit Jahren, das Rad immer wieder ein kleines Stückchen neu zu erfinden. Manchmal groovy, manchmal jazzy, nie aber ohne Druck auf dem Brustkorb. Dass Dubstep entgegen allgemeiner Meinung noch nie ganz zeitlich gesegnet hat, beweisen der Szene-Godfather Youngstar zusammen mit dem Engländer Sleepo auf dem Tune Iridescence mit einem introspektiven Bass-Workout, Hoodie Slow, grüner Rauch und ganz viel Schalldruck auf 140 BPM. Vorweg, ich finde kommerzielle Post-Despacito-Reggaeton etwa die mühsamste Geschichte seit Crazy Frog. Unbestritten ist aber, dass Reggaeton gekommen ist, zum Bleiben. Mit gehörig Selbstvertrauen infiltriert das Tanzmaterial von EDM bis Schlafzimmerpop so ziemlich alles. Darum gibt es mittlerweile auch Unmengen an Vorzugsmaterial mit guter Street-Cred. Neben meinem Personal Favorite DJ Python zeigen zum Beispiel XOA mit ihrer letzten LP, wie eine feinsinnige Adaption von der karibischen Rhythmuspalette zu tönen hat. Dream Pop at its finest. Heartland ist unsere Lieblingscut von der LP. Die Holly Cook haucht im Tune mit ihrer gefühlvollen Stimme ein vielschichtiges, emotionales Leben ein. We'll be right back. Trance-Atmosphäre und balearische Perkussion. Der folgende Tune hat auch im 93 auf Ibiza entstanden sein. Das Ding kommt aber von einer ganz anderen sonnengeküssten Riviera, nämlich aus einem nicht weniger sommerlichen Basel. Der Paco Palace öffnet auf Prelude to a Dream per langem Intro und geduldigem Aufbau die Tür zur verlorenen Kultur vom Chillout Room. Seine Debüt-EP Motorsport ist vor nicht allzu langer Zeit auf dem Zürcher Imprint Akoya Circles rausgekommen. Die junge Crew aus dem Umfeld von der Zukunft hat zumindest in der Schweiz schon für einiges an Wirbel gesorgt. Schaut's, gehen raus. Switchen Things ein bisschen ab. Vom hedonistischen Ibiza geht es in die wohlige Stille von nächtlichen Minusgrad. Coming in ist der Track Silver Tears vom belgischen Jungspund Zugi, ein Schlafzimmerproduzent mit Jahrgang 99. Auf seiner selbst veröffentlichten Dream State EP hat er seine persönliche Hommage an Neo-Grime und das Brüsseler Nachtleben geschrieben. Altbewährte Eklektik trifft auf avantgardistischen Trap. Kalte Synths und Arpeggios kontrastieren mit der unverwechselbaren Soul-Stimme von Marta Daros. Stupid every night. Dancing between shadows makes you feel alive. You don't want no sunlight, so you go from Mary Jane to Snow White. King of the night, but lost in the daylight. Honey, you got fooled by silver tears and golden smiles. Trap in the hype, oh, you got these fake friends, loneliness and spotlight. Wir setzen zum Schlusssport an. Noch knappe 5 Minuten bleiben uns. Wir senden also ein letztes Signal in die Sperrzone, inklusive virusbefreiter Qualitätsmusik. Während die feine Perkussion wie Regen gegen unser Fenster prasselt, verabschieden wir uns von der 31. Folge von Ampere. Natürlich findest du wie immer alle Tunes von dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle bisherigen Shows auf der Webseite von deinem Lieblingsportal, um während der Selbstisolation auch genug Munition für die Gunfingers zu haben. Big Ups sind dabei gewesen, ich bin der Benny und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Ampere auf SRF Virus.